Wie ihr sicherlich alle bereits aus euren Briefkästen vernommen habt, wurden die Wahlbescheide für die Studiwahlen 2018 versandt. Bis zum 19.06. habt ihr nun noch Zeit, sowohl eure Fachschaftsvertreter als auch das Studierendenparlament zu wählen. Zentrales Wahlkampfthema ist dieses Jahr ein mögliches landesweites Semesterticket. Mit der Frage, ob dies eingeführt werden sollte und wenn ja, zu welchem Preis, beschäftigt sich nicht nur die Universität, sondern auch das Land Schleswig-Holstein. Höchste Zeit, einmal die Hochschulgruppen der Parteien zu fragen, wie sie zu einem landesweiten Semesterticket stehen. Der RCDS setzt sich für ein landesweites Semesterticket ein. Wir wollen die freie Fahrt von Sylt bis nach Hamburg für euch ermöglichen. Wir Campusgrüne sind durch Julian im Verhandlungsteam fürs landesweite Semesterticket direkt vertreten und können uns deswegen auch ganz direkt für einen fairen Preis einsetzen und für eine baldige Einführung, weil wir wollen es noch erleben, dass man kostenlos nach Sylt und nach Fehmarn und nach Hamburg fahren kann und das ist unser Ziel. Ich bin Jakob von der Partei Hochschulgruppe und bezüglich des Semestertickets geht uns das landesweit nicht weit genug. Wir fordern das europaweite Semesterticket, wenn nicht sogar das weltweite Semesterticket. Denn wenn wir uns nur auf das Land beschränken, kommen die ganzen Lübecker hierher, weil sie auch mal eine richtige Stadt sehen wollen. Und das lohnt sich für uns nicht. Für die Juso Hochschulgruppe ist beim landesweiten Semesterticket wichtig, dass erst einmal natürlich die Studierenden entscheiden. Und nicht die Hochschulgruppen, nicht das Land, nicht die Verkehrsverbände, sondern die Studierenden. Die Juso Hochschulgruppe wird sich aber dafür einsetzen, dass es ein sozialverträgliches Ticket ist. Dass, wenn die Preise weit über 200 Euro gehen, werden wir uns aus meiner Sicht klar dagegen positionieren und dafür kämpfen, dass Studierende nicht so einen großen Beitrag zahlen müssen, weil auch Kiel ausgesucht wird als Standort, weil der Semesterbeitrag so gering ist. Die Vertreter des SDS und der liberalen Hochschulgruppe haben leider keine Zeit gefunden, uns Rede und Antwort zu stehen. Ihre, aber auch die Positionen der gehörten Hochschulgruppen könnt ihr noch einmal genau auf www.studiwahlen.uni-kiel.de nachlesen. Dort findet ihr auch Informationen, wann und wo ihr wählen gehen könnt, sowie Stellungnahmen zu anderen Wahlkampfthemen.